Neuntens, das Dokument Frisch-Warburg. Ich entnehme den folgenden Abdruck einem von der Deutschnationalen Volkspartei, Landesverband Thüringen, herausgegebenen Flugblatte. Die Deutsche Zeitung veröffentlicht in Nummer 510 bis 513 1924 eine Denkschrift in Deutschland lebender Juden, die die Einflüsse des internationalen Börsenkapitals auf den Zusammenbruch des Ruhrkampfes, auf die Gestaltung der heutigen Verhältnisse in Deutschland blitzartig für diejenigen erhält, die unseren Gedankengängen bisher noch fernstanden. A. Was steht in der Denkschrift? Erstens, die Staaten Europas sind heruntergewirtschaftete Betriebe. Zweitens, wir müssen sie zusammenlegen wie 1834 im Zollverein. Drittens, England wird wütend sein. Viertens, aber nur Frankreich hat die Macht. Fünftens, die nationalen Vorurteile und Abgrenzungen müssen übersprungen werden. Sechstens, der hoffnungslose Zustand der mitteleuropäischen Staaten erleichtert uns unsere Arbeit. Wodurch wurde er hoffnungslos? Der Verfasser. Siebtens, wir wollen eine große französisch-deutsch-belgische Interessengemeinschaft. A. Kohlen- und Eisentrust, B. Chemietrust, C. Textiltrust. Als Einkaufs- und Verkaufskartell, als Kontingentierungskartell. Achtens, dabei müssen die deutschen Werke den französisch-belgischen höhere Gegenleistungen machen, als sie eigentlich verpflichtet wären. Neuntens, die auf die deutschen Werke fallende Gewinnquote muss zugunsten der französischen eingeschränkt werden. Zehntens, Frankreich erhält die Produktionskontrolle. Elftens, Deutschland verliert seine eigene zollpolitische Autonomie. Zwölftens, der Zollverein erhält seine eigene Verfassung. 13. Es wird ein Zollparlament und ein Zollpräsidium gebildet, auf die Deutschland keinen ausschlaggebenden Einfluss haben darf. 14. Der Anschluss Polens, der Tschechoslowakei und Österreichs ist anzustreben. 15. Es ist eine neue gemeinsame Konversionskasse zu bilden. 16. Diese hat die Währung mit den Noteninstituten der in Frage kommenden Staatsbanken zu bestimmen. 17. Frankreichs Prestige, also die Vormachtstellung, ist zu stärken. Sein Bedürfnis nach Ruhm und Prestige ist zu befriedigen. 18. England wird wütend sein, aber man wird England sagen, dass sonst nur die Zerstückelung Deutschland und seine Balkanisierung in Frage käme. 19. Deutschland ist in der ganzen Sache nur der leidende Teil. 20. Amerika wird auf unserer, also der jüdisch-demokratischen Seite sein, weil ihm und seinen Bankiers ein großes Geschäft winkt. 21. Wir werden die öffentliche Meinung Amerikas so beeinflussen, dass sie englischen Störungsversuchen entgegenwirkt. 22. Europa muss dem amerikanischen, also in Judenhänden befindlichen Kapitalvorteile einräumen, wie jeder Schuldner sie wohl oder übel zu konzedieren, auf Deutsch zu bewilligen, genötigt ist. 23. Frankreich kann nicht auf finanzielle Entlastung verzichten. Anmerkung des Verfassers, wer gab sie ihm während des Ruhrkampfes? Das amerikanisch-jüdische Bankkapital. Weiter ein Text. 24. Wir müssen Frankreich politische Sicherung geben und ihm ein finanzielles Angebot machen. 25. Dazu geben wir Deutschland eine kleine Anleihe, die Deutschland gegen eine Sicherheit aufnehmen müsste, die außerhalb seiner Zolleinnahmen zu suchen ist. 26. Es ist also nötig, dass mit amerikanischen Wirtschaftspolitikern, also Bankiers, sofort wegen einer Anleihe verhandelt wird in dem Augenblicke, in dem die ersten Verhandlungen Deutschlands mit Frankreich beginnen. 27. In diesem Augenblicke muss ein finanzielles Angebot Deutschlands an Frankreich geschehen. 28. Der Zollverein wird die Schuldenregelung der Staaten untereinander und gegenüber England und Amerika in die Hand nehmen. Anmerkung Verfasser, bei wem haben wir diese Schulden? Nicht bei Amerika, sondern bei den in Amerika befindlichen jüdischen Bankhäusern. Weiter im Text. 29. England ist im Druck, weil es äußerst drückende Verbindlichkeiten gegenüber Amerika, also dem jüdischen Bankkapital, übernommen hat. 30. Daher kann Amerika verlangen und darauf drücken, dass England seinen Widerspruch unseren Plänen gegenüber aufgibt. Das amerikanische Kapital erlässt dann England einen Teil seiner Schulden. England gibt also politisch nichts weiter auf, als was es schon verloren hat. 31. Dann ist die Bahn frei für die große Zollvereinsanleihe, die dann unter Führung des amerikanischen Kapitals dem Zollverein gewährt wird, der alsbald zu gründen ist. 32. Treten weitere kriegsverschuldete Staaten dem Zollverein bei, so ist die große Anleihe zu erhöhen oder eine neue Emission aufzulegen. 33. Deutschland muss eine stärkere Belastung auf sich nehmen als die anderen Staaten. 34. Deutschland wird dazu gebracht, dass es das politische Übergewicht Frankreichs dauernd anerkennt, dass Frankreich gegenüber Deutschland dauernde wirtschaftliche Vorteile erhält. 35. Amerika, das den Krieg vollenden half, hat das wirtschaftliche Übergewicht und damit die Macht. Siehe hierzu Henry Ford, Der internationale Jude, Heft 1 und 2.